Meine Raps erleuchten die Welt wie eine Nachttischlampe. Der Rap ist mein Diener, hol mir die Nachttischlampe. Mach die Schlampe. Du hast den Wackelkontakt wie mein Sat-Receiver. Früher mochte ich Hunde, heute Katzen lieber. Oh Darling, oh Darling, wie wirst du da liegen? Das ist Wahnsinn, deine Crew ist heute scheiße, früher Wahnsinn. Jetzt seid ihr traurig und leidet an Einsamkeit. Und ich schnapp mir die Frauen und mach gemeinsam breit. Eigentlich wollte ich es anders machen, nicht so wie es die anderen machen. Ich brauch kein Beat, ich diss dich a cappella. Dieser Schütze ist so heiß wie mit Rihanna under my umbrella. Meine Runs knapp wie ein Heuriger, das ist ein Rap, ein Feuriger. Ich spucke Wörter und schon ist ein Feuer da. Step-Effekt, fluggenial, Couple sitzt, Kette kennt, ihr sitzt so jeden Tag zu Hause, wie ihr unsere Texte kennt. Sorry, ihr stoppt, denn das ist nicht ein Level, Motherfucker, diese Zone ist für dich ne Grenze unavailable. Step-Effekt, fluggenial, Couple sitzt, Kette kennt, ihr sitzt so jeden Tag zu Hause, wie ihr unsere Texte kennt. Sorry, ihr stoppt, denn das ist nicht ein Level, Motherfucker, diese Zone ist für dich ne Grenze unavailable. Manche Leute sagen, ich habe ein psychisches Problem. Yeah. Was bei mir falsch rennt, das wirst du gleich verstehen. Oh. Ich bin nicht wie alle, nur ich 15 bin ich nicht. Na, sag zwar Killerspiele, doch bin kein Attentäter. Wieder mal auf YouTube, dort Lautsprecher auf. Und der Video dran leise, mir geht's Gimpfte auf. Sowas wie du darfst sie A-Rapper schimpfen. Dir sollt mal Luft in die Vene impfen. Dein Vater kannst Onkel und dein Onkelvater nennen. Geschwister, das ist der gemeinsame Nenner. So schaust du aus und so klingt auch deine Stimme. Vielleicht von dem auch das Ohr an dem Kinn. Das erklärt da, warum es im Rappen so reißt. Sound hast wir, wenn's aus der Papu scheißt. Du hast nicht verstanden, um was beim Rappen geht. Das ist Liebe, Leidenschaft, du Scheißbrulett. Step-Effekt, fluggenial, Couple sitzt, Kette kennt, ihr sitzt so jeden Tag zu Hause, wie ihr unsere Texte kennt. Sorry, ihr stoppt, denn das ist nicht ein Level, Motherfucker, diese Zone ist für dich ne Grenze unavailable. Step-Effekt, fluggenial, Couple sitzt, Kette kennt, ihr sitzt so jeden Tag zu Hause, wie ihr unsere Texte kennt. Sorry, ihr stoppt, denn das ist nicht dein Level, Motherfucker. Diese Zone ist für dich ne Grenze unavailable. Wir werden oft verglichen mit die Vermummten. Du bist wie Dixie Hazel Jesse ganz unten. Am Liebern war mir du, warst verschwunden. Hast gemerkt, zwischen Zähnen hab ich mein Chica zunten. Du glaubst echt, dass du ein Punch nicht setzen kannst. Bist der Hängebauchschwein mit deinem fetten Wanst. Jetzt, Alter, was machst du da? Das kannst du nicht bringen, Alter. Das hör mir einmal zu. Er spritzt sie mit einer Wasserflasche an, bis die Ananas ist. Geht dann in die Küche, weil er eine Ananas ist. Muss man's dicke, kann nicht rappen sicher. Meine Laps genauer feiern, das ist einfach deppensicher. Ich komm zum Ball mit Kani Hose und mit Jokers Wetter. Alles, was ich früher werden wollte, war Breaker oder Rapper. Ich rappe auf provokante Art und Weise. Ey, ich besorg's deiner Tante Art und Weise. Step-Effekt, fluggenial, Couple sitzt, Kette kennt, ihr sitzt so jeden Tag zu Hause, wie ihr unsere Texte kennt. Sorry, ihr stoppt, denn das ist nicht ein Level, Motherfucker, diese Zone ist für dich ne Grenze unavailable. Step-Effekt, fluggenial, Couple sitzt, Kette kennt, ihr sitzt so jeden Tag zu Hause, wie ihr unsere Texte kennt. Sorry, ihr stoppt, denn das ist nicht ein Level, Motherfucker, diese Zone ist für dich ne Grenze unavailable.